Diese Geschichten haben sich vor Tausenden von Jahren ereignet, als auf dem Berg Olymp in Griechenland noch Götter lebten. Damals wagte deshalb kein Mensch, den Gipfel des Berges zu besteigen. Heute leben längst keine Götter mehr auf dem Olymp. Wohin sie gegangen sind, weiß niemand, aber damals bevölkerten sie ihn. Götter und Halbgötter, Helden, Ungeheuer und Fabelwesen. Die Zeit der Urgötter. Am Anfang war nur Nebel. Am Anfang gab es keine Erde, keinen Himmel, kein Wasser und kein Feuer. Nebel war überall. Nebel ohne Ende. Nebel, der sich in der Dunkelheit bewegte. Und das Millionen Jahre lang. Irgendwann in diesem Nebel entstanden die ersten Götter. Gaia, die Erde, Tartaros, die Finsternis und noch ein Gott, der überall seine Hand im Spiel hat, Eros, die ewige Liebe. Und als nächstes Uranus, der Himmel. Uranus heiratete Gaia, die Erde. Dann kamen die ersten göttlichen Kinder, denn die Ehe war sehr glücklich. Gaia, die Erde, war gewaltig groß, und genauso groß war Uranus, der Himmel. Kein Wunder, dass auch die Kinder gewaltig groß waren. Die ersten drei Kinder waren hundertarmige Riesen. Dann kamen noch drei, die noch größer waren als die hundertarmigen Riesen, das waren die drei Kyklopen, drei einäugige Riesen. Dann kamen, eins nach dem anderen, noch 12 Kinder, 6 Söhne und 6 Töchter, die Titanen. Die waren noch größer und noch gewaltiger als die Kyklopen. Sie waren wild und manchmal böse. Sie wollten immer etwas machen. So erschufen sie die Sonne und den Mond. Okeanos, einer der Titanen, bewegte das Wasser der Meere und verursachte so Ebbe und Flut. Die Titanen hatten gewaltige Kräfte, und das machte ihrem Vater Uranus, dem Himmel, manchmal Angst. Warum? Uranus wollte über alles bestimmen. Er wollte Herrscher über alle sein und sagte, ich bin der größte aller Götter. Alle müssen mir gehorchen. Tartaros, die Finsternis unter der Erde, schwieg grimmig. Wir gehorchen dir ja, sagte Gaia, die Erde, weil du hoch über uns allen stehst. Du bist doch der Vater so vieler Götter. Dass du der Herrscher bist, das brauchst du gar nicht so oft zu sagen. Aber Uranus hatte keine Ruhe und er wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert misstrauischer. Als die drei einäugigen Riesen, die Kyklopen, die Blitze erfunden hatten und aus lauter Spaß am Himmel zu blitzen und zu donnern begannen, wurde Uranus wütend. Er dachte, die Kyklopen wollen mich sicher stürzen. Die 300-armigen Riesen werden mich festhalten und die Blitze werden mich dann erschlagen. Seine Frau Gaia, die Erde, versuchte ihn zu beruhigen. Das sind deine Kinder, sagte sie. Sie sind groß und gewaltig, ja, das wissen wir beide, aber sie werden gegen ihren Vater niemals die Hand erheben. Du machst dir unnötige Sorgen. Auch die göttliche Ordnung ist nicht ewig, antwortete Uranus. Ich weiß das. Die wollen mich stürzen. Die Blitze und der Donner machten ihm so viel Angst, dass er alle seine Kräfte zusammennahm und überlegte, was er machen sollte. Und eines Tages packte er die drei Kyklopen und schleuderte sie in die Tiefe des dunklen Tartaros. Und die 300-armigen Riesen schleuderte er noch hinterher. »Ihr sollt ewig in der Dunkelheit bleiben«, rief er ihnen von oben zu, »weil ihr mich stürzen wolltet.« Gaia war entsetzt. »Das bildest du dir doch nur ein«, schrie sie, »hol sofort die Kinder zurück.« »Niemals«, schrie Uranus. Gaia rief die Titanen zu Hilfe. »Euer Vater ist verrückt geworden. Helft euren Brüdern, lasst sie nicht ewig in der Dunkelheit des Tartaros sitzen.« Aber die Titanen trauten sich nicht, mit ihrem Vater zu kämpfen. Nur der Jüngste, Kronos, sagte, »Mutter, ich bin bereit zu kämpfen, aber ich habe keine Waffe. Mein Vater ist viel stärker als ich.« »Ich werde dir eine Waffe geben«, antwortete die Erde. »In meinem Inneren gibt es etwas, das stärker ist als Uranus. Das ist Eisen. Ich werde Eisen ausspucken. Und aus dem Eisen sollst du eine riesige Sense schmieden, eine Sense so groß, dass sie den Himmel zerstückeln kann. Mache die Sense und kämpfe mit deinem bösen Vater. Rette deine 6 armen, unschuldigen Brüder.« In ihrer Wut spuckte die Erde so viel Eisen heraus, dass Kronos eine riesengroße Sense schmieden konnte. Mit ihr in den Händen stürzte er sich auf Uranus, den Himmel. Der Kampf war furchtbar. Das ganze Weltall erzitterte. Am Ende fiel der Himmel zerstückelt auf die Erde. Kronos war der Sieger. »Du hast mich von meinem Thron gestoßen. Du hast mir mein Reich genommen. Aber eines Tages, ich prophezeie es dir, wirst auch du durch einen deiner Söhne vom Thron gestoßen. Dir wird das gleiche Schicksal bereitet wie mir, und die Kyklopen werden nicht dir, sondern deinem Sohn helfen, rief Uranus. Danach wurde er still. Er musste seine Wunden lecken. Aus den Blutstropfen, die aus diesen Wunden kamen, erwuchsen auf der Erde neue Gestalten. Das waren die Erinnyen, die Göttinnen der Rache. Sie begannen sofort fürchterlich zu singen. »Genauso wie du deinen Vater vom Thron gestoßen hast, wirst du von deinem eigenen Sohn eines Tages vom Thron gestoßen werden. Und die Kyklopen und hundertarmigen Riesen, die du jetzt retten möchtest, werden deinen Sohn dabei helfen.« »Ja, wenn das so ist, dann werde ich sie eben nicht befreien. Und ich werde auch keine Kinder haben, dann kann sich eure Prophezeiung nicht erfüllen«, antwortete Kronos und setzte sich auf den Thron. Kronos herrschte nun zusammen mit seiner Frau Rhea mit der furchtbaren Sense in der Hand über die anderen Götter. In seinen Ohren klang aber immer wieder die schreckliche Prophezeiung. »Werden wir niemals Kinder haben?«, fragte ihn nach einigen Jahrtausenden seine Frau Rhea. Kronos antwortete, »Ich will keine Kinder. Ich habe meinen Thron. Hast du die Prophezeiung vergessen?« Als seine Frau Rhea eines Tages aber doch ein Kind gebar, tat er etwas Schreckliches. Er verschlang es. Gleich nach der Geburt. So verschlang er mit der Zeit noch drei Töchter, die Rhea gebar, Hera, Hestia und Demeter, und auch seine Söhne Poseidon und Hades. Das machte Rhea sehr traurig, aber sie wusste, die Kinder waren Götter, sie konnten nicht sterben, sie lebten im Bauch ihres schrecklichen Vaters weiter, sie konnten darin nicht wachsen, und sie, ihre Mutter, würde sie niemals sehen können. Was sollte sie tun? Sie überlegte lange. Und eines Tages, als Kronos schlief, ging sie zu ihren Eltern, um sich Rat zu holen. Die sagten zu ihr, »Es ist Zeit, dass die Prophezeiung des Uranus sich erfüllt. Wenn du wieder schwanger wirst, bleibe nicht bei deinem Mann, sondern gehe auf die Insel Kreta. Wir werden dann dafür sorgen, dass er dich nicht finden kann.« Rhea folgte dem Rat. Auf Kreta gebar sie einen Sohn, Zeus. Sie versteckte ihn in einer Höhle. Doch kaum hatte sie das getan, stand schon Kronos vor ihr. »Du hast wieder ein Kind geboren, du Unglückliche«, donnerte er, streckte seine Hände aus und riss seinen Mund auf. »Gib es sofort her!« Zitternd vor Angst packte Rhea schnell einen Stein in eine Windel. Der grausame Kronos verschlang ihn gierig. So wurde Zeus gerettet. Bergnymphen kümmerten sich um ihn. Eine göttliche Ziege gab ihm Milch zu trinken. Bienen brachten ihm Honig. Zeus wuchs schnell. Er wurde größer und mächtiger als sein Vater. Seine Mutter Rhea besuchte ihn heimlich und erzählte ihm von seinen Brüdern und Schwestern, die von Kronos verschlungen worden waren, die aber in seinem Bauch weiterlebten. »Ich werde sie befreien«, versprach Zeus. »Ich muss Kronos im Schlaf überraschen, dann wird er meine Brüder und Schwestern ausspucken.« Einmal, als Kronos an einen Berg gelehnt schlief, überraschte ihn Zeus. Mit einem Schwung packte der großgewachsene Zeus seinen Vater bei den Fersen und hob ihn hoch, den Kopf nach unten, und schüttelte ihn so lange, bis Kronos alle seine verschlungenen Kinder ausspuckte. Erst dann begann der große Kampf um die Macht zwischen den Göttern. Die Kyklopen und die hundertarmigen Riesen bekamen wieder Mut und krochen vom Tartarus auf die Erde zurück. Sie schmiedeten schnell für Zeus einen Donnerkeil, damit konnte er Blitze erzeugen, und diese Blitze wurden seine schrecklichste Waffe. Mit Blitz und Donner wurde nun Kronos von der Erde verjagt und in die ewige Dunkelheit des Tartarus verbannt. Zeus wurde der höchste aller Götter. Er wählte den Olymp zu seinem Sitz und begann zu herrschen. Der Kampf der Giganten. Die Giganten waren alle Kinder Gaias, der Mutter Erde. Sie waren wild und ungestüm und riesengroß. Eines Tages schmiedeten sie einen Plan. Sie wollten den Olymp, den Sitz der Götter, überfallen. Sie wollten Zeus stürzen und einen aus ihren Reihen auf den himmlischen Thron setzen. Sie wollten Zeus mitsamt seinen Göttern vom herrlich sonnigen und grünen Olymp vertreiben und in die ewige Dunkelheit der Unterwelt stürzen. Die Giganten versteckten sich in den Wäldern, die den Berg Olymp umgaben. Von dort griffen sie an. Sie zündeten Bäume an und warfen sie wie Streichhölzer auf den Olymp. Sie wollten den ganzen Berg in Brand stecken. Der Kampf war erbittert und grausam. Ein wütender Zeus schleuderte seine Blitze auf die Angreifer, aber die Giganten liefen nicht weg, sie schlugen zurück. Ares, der Gott des Krieges, wehrte unermüdlich die anstürmenden Giganten ab. Als er mit seinem Kriegswagen an Zeus vorbeijagte, rief er ihm zu: »Wir werden den Kampf verlieren, großer Zeus. Die Giganten kämpfen wie wild. Jedes Mal, wenn ich sie zu Boden gezwungen habe, gewinnen sie wie durch ein Wunder wieder neue Kraft. Sie brauchen nur ihre Mutter Erde zu berühren und jede Müdigkeit weicht von ihnen. Was sollen wir nur tun?« Zeus rief Apollon zu sich. Apollon war der Gott der Weissagung und er war allwissend. Er überlegte kurz, dann sagte er: »Wir können den Kampf nur gewinnen, wenn ein Sterblicher auf unserer Seite kämpft. Ich denke an Herakles, deinen Sohn, großer Zeus. Nur er kann uns helfen.« Zeus schickte sofort die Göttin Athene los, um Herakles zu holen. »Schnell, Herakles, komm, du musst uns helfen«, rief sie schon von Weitem. Im Olymp angekommen, sah Herakles, welcher Krieg hier tobte, Götter gegen Giganten. »Herakles, nimm ein Schwert als Geschenk von mir«, rief Hermes, der Götterbote. »Damit kannst du mit einem Hieb Felsen durchtrennen, als wären sie weiche Äpfel.« »Ich schenke dir einen Bogen und treff sichere Pfeile«, sprach Apollon, der auch der Gott des Bogenschießens war. »Und von mir bekommst du eine Rüstung«, fügte Athene hinzu. »Sie wird dich vor feindlichen Treffern schützen. Nun geh und kämpfe. Du musst uns Göttern helfen.« So bewaffnet griff Herakles die Giganten an. Die Pfeile des Apollon sausten wie Blitze durch die Luft und verfehlten nie ihr Ziel. Aber immer geschah dasselbe Wunder. Der getroffene Gigant fiel um, doch kaum berührte er mit der Hand die Erde seine Mutter, sprang er mit neuer Kraft wieder auf. Herakles begriff, er hatte nur eine Chance. Die Giganten durften nicht mit der Erde in Berührung kommen. Und was tat er? In dem Moment, in dem die getroffenen Riesen zu Boden sanken, packte er sie mit beiden Armen, hob sie hoch und trug sie zum Meeresufer. Dort warf er sie in hohem Bogen ins Wasser. So konnten die Giganten die Erde nicht berühren und keine Kraft mehr tanken. Die Götter des Olymp waren gerettet. Die geschwächten Giganten schickte Zeus wieder zurück in den Abgrund der Erde, aus dem sie hervorgekrochen waren. Zeus und die Bestrafung der Urmenschen. Die alten Griechen waren sich sicher. Lange vor den Menschen lebten auf der Erde die Vormenschen oder Urmenschen. Die sahen wie Affen aus, wie riesengroße Gorillas. Nun sind die Gorillas friedliche Tiere, nicht so die Urmenschen. Sie lebten in ewigem Zank miteinander. Sie prügelten sich, bewarfen sich mit Steinen, ihre Häuser bauten sie aus Eisenerz und sie selbst waren Gestalten wie aus Eisen. Apollon, der Gott des Heils und der Ordnung, war über diese eisernen Urmenschen aufs Höchste empört. Eines Tages ging er zu Zeus und sagte: »Großer Zeus, es ist eine Schande, dass solche Geschöpfe die schöne Erde bevölkern. Sie sind stark wie Löwen, aber böse wie Schlangen. Sie sind gottlos. Sie glauben nur an ihre Fäuste und ihr Recht ist das Recht des Stärkeren. Ich fürchte, auch du wirst eines Tages Ärger mit denen bekommen.« »Ist es so schlimm?« fragte Zeus ungläubig. »Nimm Menschengestalt an und überzeuge dich selbst.« Das tat Zeus und er kam sehr empört zum Olymp zurück. »Ich kann den eisernen Urmenschen alles verzeihen«, sagte er, »aber dass es bei ihnen keinen einzigen Zeus-Tempel gibt, das verzeihe ich ihnen nie.« »Ja, ich hab's dir ja gesagt, großer Zeus. Sie sind gottlos.« Zeus versammelte den Rat der Götter und schlug vor, die eisernen Urmenschen zu vernichten. »Solche bösen und gottlosen Geschöpfe dürfen nicht die Erde bevölkern. Ich war nur einige Stunden in Menschengestalt unter ihnen und wurde in dieser Zeit dreimal verprügelt.« Und er zeigte den anderen die blauen Flecken auf seinem Rücken. Allen versammelten Göttern wurde klar, dass die eisernen Menschen diese blauen Flecken teuer bezahlen mussten. »Erst dachte ich, sie alle mit eisernen Blitzen zu erschlagen«, sagte Zeus. »Aber dann würde vielleicht die ganze Erde mit verbrennen. Deshalb habe ich mir etwas Besseres ausgedacht. Ich werde sie alle ertränken.« Sofort schickte er den Südwind zur Erde hinab. Der brachte schwere Regenwolken mit, und bald regnete es in Strömen, Tag und Nacht. Es hörte nicht auf zu regnen. Der Bruder von Zeus, der Meeresgott Poseidon, befahl allen Meeren, das feste Land zu überschwemmen. Die Flüsse mussten ihre Flussbetten verlassen, ihren Lauf ändern und die Häuser der Urmenschen zerstören. Verzweifelt versuchten die Urmenschen, sich zu retten. Sie versuchten, auf die Berge zu steigen, aber die entfesselten Bergbäche spülten sie hinunter, bis alle ertrunken waren. Was Zeus nicht wusste, zwei Lebewesen hatten sich doch gerettet. Das waren Deukalion, der Sohn des Gottes Prometheus, mit seiner Gattin Pyrrha. Prometheus, der auch im Rate der Götter saß, hatte die beiden rechtzeitig gewarnt und er hatte ihnen auch ein Schiff gebaut. In diesem Schiff konnten sie sich retten. Deukalion und Pyrrha waren nicht so böse wie die Urmenschen, ganz im Gegenteil, sie waren gute Menschen. Als der große Regen aufgehört hatte, strandete ihr Schiff, denn die Meere zogen sich in ihr ursprüngliches Gebiet zurück und der Gott Poseidon, seinen Dreizack unter dem Arm, legte sich schlafen. Dann kam der Nordwind über die Erde und verjagte die Wolken. Die Sonne schien plötzlich wieder, heller als je zuvor. Als der fromme Deukalion das verwüstete Land sah, begann er zu weinen. Und mit ihm weinte seine Frau Pyrrha. Sie hatten beide schreckliche Angst. »Ich glaube, wir sind die Einzigen, die am Leben geblieben sind«, sagte Deukalion. »Ja, das glaube ich auch.« »Was machen wir jetzt?« »Wir müssen beten. Wir müssen Zeus bitten, andere lebendige Wesen zu erschaffen.« »Aber wo sollten sie bitten?« Sie gingen in Richtung Olymp. Unterwegs fanden sie den halbzerstörten Tempel der Göttin Themis, einer Titanin, einer Tante des Hauptgottes Zeus. Und in diesem Tempel begannen sie zu beten. »Sag uns, o große Göttin, Tante des Hauptgottes Zeus, wie erwecken wir die Urmenschen zum Leben? Wir möchten nicht allein auf der Erde sein.« »Die Urmenschen sind tot. Sie haben ihre gerechte Strafe erhalten, weil sie gottlos waren«, hörten sie plötzlich die Stimme der Göttin. »Aber ihr werdet nicht allein bleiben. Ihr müsst nur meinem Rat folgen.« »Ja, gib uns deinen Rat. Wir werden ihn befolgen.« »Geht aus dem Tempel. Dann macht eure Augen zu, bückt euch, nehmt die Gebeine eurer Mutter und werft sie hinter euch.« Der fromme Deukalion und seine Frau waren sehr verwirrt. »Was hast du gesagt, große Göttin?« fragten sie noch einmal, um sich zu vergewissern. »Ich habe gesagt, geht aus dem Tempel, macht die Augen zu, bückt euch, nehmt die Gebeine eurer Mutter und werft sie hinter euch.« Deukalion und Pyrrha gingen langsam aus dem Tempel ins Freie. Sie schauten sich gegenseitig an und fragten einander, »Hast du das verstanden?« »Nein. Du?« »Ich auch nicht.« Nachdenklich gingen sie weiter und fragten wieder, »Hast du das verstanden?« »Nein, ich auch nicht.« »Was wollte die Göttin uns damit sagen?« »Bückt euch, nehmt die Gebeine eurer Mutter und werft sie hinter euch.« »Wo sollen wir die Gebeine unserer Mutter finden?« »Warte, warte, sie redete ja von einer Mutter. Und wir beide haben doch je zwei Mütter.« »Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel dieses Rätsels. Im weitesten Sinne ist die Erde unsere Mutter, genau so ist das.« Und ihre Gebeine können nur die Steine sein. Und die sollen wir hinter uns werfen. Sie beugten sich beide zur Erde, machten ihre Augen zu und warfen Steine hinter sich. Das geschah alles auf einem Acker, wo die Erde noch feucht und matschig von der großen Überflutung war. Deshalb waren die Steine nicht sauber und glatt, sondern voller Erde. Deukalion und Pyrrha drehten sich um und öffneten ihre Augen. Sie sahen, wie ein Wunder geschah. Die Steine begannen zu wachsen und nahmen schnell menschliche Gestalt an. Die Erdklumpen wurden zu Fleisch, die Feuchtigkeit zu Blut und das Gestein zu Knochen. Und bald standen fertige Menschen da. Die Steine, die Deukalion hinter sich geworfen hatte, waren Männer geworden und die Steine, die Pyrrha hinter sich geworfen hatte, waren Frauen. Deukalion und Pyrrha schlossen wieder ihre Augen und warfen weitere Steine hinter sich. Und so entstand das griechische Volk. Deshalb sagt man heute noch, wir sind aus Erde gemacht, und werden wieder zur Erde werden. Demeter, Hades und Persephone. Die griechische Göttin der Fruchtbarkeit hieß Demeter. Sie war eine schöne und gütige Frau, die hohes Ansehen bei den Göttern des Olymp genoss. Sogar der allmächtige Zeus hatte sich vor einigen Jahrtausenden unsterblich in sie verliebt. Aus dieser Verbindung stammte eine Tochter, Persephone. Die Göttin der Fruchtbarkeit liebte ihre Tochter über alles. Wohlbehütet wuchs das Kind bei den Göttern des Olymp auf. Die Mutter beschützte das Mädchen Tag und Nacht. Persephone wurde zu einer wunderschönen jungen Frau. Manchmal stieg sie mit ihren Freundinnen vom Olymp herunter und spielte am Meer. Und bei einem dieser Ausflüge entdeckte Persephone einen tiefen Brunnen. Sie schaute hinein und sah im Wasser ein Gesicht, aber nicht ihr eigenes Gesicht, sondern das Gesicht eines jungen Mannes, der sie anlächelte. Persephone lächelte zurück, und der Mann im Brunnen lächelte sie wieder an. Dann kehrte die junge Göttin heim auf den Olymp. Sie kam aber immer wieder zu dem Brunnen zurück, von Neugier getrieben und auch von dem Verlangen, das Gesicht des jungen Mannes wiederzusehen. Wer war er? War er ein Sterblicher? War er ein Wassergott, der in dem Brunnen wohnte? Er lächelte sie immer sehr freundlich an. Einmal zwinkerte er sogar mit den Augen, als ob er sagen wollte, »Spring, komm her zu mir.« »Nein«, sagte Persephone, »ich komm nicht. Komm du doch von da unten herauf zu mir.« Das hätte sie vielleicht besser nicht sagen sollen. Oder doch? Plötzlich öffnete sich vor ihren Füßen der Erdboden, ein breiter Spalt bildete sich und heraus kamen Dampf und Wärme und auf einmal rollte mit Schwung ein goldener Wagen herausgezogen von drei schwarzen Pferden. Aus den Nüstern der Pferde sprühte Feuer und aus dem Wagen sprang ein junger Mann, derselbe, der sie aus dem Brunnen angelächelt hatte. »Du hast gesagt, ich soll heraufkommen, hier bin ich«, rief er. »Ich bin Hades, der Gott der Unterwelt, und ich besitze alle Reichtümer, die in der Erde liegen, Gold, glitzernde Edelsteine, Silber und Diamanten und alles, was du dir an Schätzen nur ausdenken kannst. Alles, was unter der Erde ist, gehört mir. Ich bin der König der Unterwelt. Aber ich brauche auch eine Königin, sonst bin ich so allein. Ich möchte meine Schätze mit jemandem teilen. Willst du nicht meine Frau werden? Komm, steig in meinen goldenen Wagen. Du wirst sehen, dass die Unterwelt genauso schön ist wie die Oberwelt. Werd meine Frau.« »Ja, aber ich muss meine Mutter fragen«, antwortete erschrocken Persephone. »Oh, du bist doch groß genug, um dein Schicksal selbst zu entscheiden«, rief Hades und gab ihr seine Hand. »Ich glaube, dass es nicht richtig ist, was wir jetzt tun«, sagte Persephone und stieg in den goldenen Wagen. Die wilden, schwarzen Pferde machten einen Riesensprung. Der goldene Wagen verschwand in dem Spalt und die Erde schloss sich, als wäre nichts geschehen. Es blieb keine Spur. Vergebens wartete die Göttin der Fruchtbarkeit an diesem Abend auf ihre Tochter. Persephone kam zum ersten Mal in ihrem Leben nicht auf den Olymp zurück. Als sie auch an den drei nächsten Tagen ausblieb, machte sich ihre Mutter Demeter auf die Suche. Sie flog über die ganze Erde, schaute in jeden Winkel, aber ihre geliebte Tochter Persephone war spurlos verschwunden. Wo konnte sie sein? Die verzweifelte Mutter suchte und suchte. Die geliebte Tochter war nirgendwo zu finden. In ihrem Schmerz versteckte sich die Göttin der Fruchtbarkeit in einer Höhle. Sie wollte niemanden sehen. Auf einmal gab es auf der Erde keine Fruchtbarkeit mehr. Die Obstbäume trugen kein Obst. Die Kühe bekamen keine Kälber. Auf den Feldern keimte das ausgesäte Korn nicht. Selbst die Frauen kriegten keine Kinder mehr. »Götter des Olymp, was ist geschehen?« fragten die ratlosen Menschen. »Wenn das so weitergeht, dann werden wir bald aussterben, weil nichts auf der Erde wächst. Was hat die Fruchtbarkeit unserer Felder zerstört?« Zeus sah, er musste sich einmischen. Er fragte seinen Sohn Apollon, der alles wusste und alles vorhersehen konnte. »Wo ist Persephone?« »Ja, wir müssen Persephone finden, damit ich Demeter überreden kann, sich wieder ihrer göttlichen Aufgabe zu widmen.« »Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, macht sich umsonst Sorgen«, sagte Apollon. »Persephone ist Königin der Unterwelt geworden. Hades hat sie zu seiner Frau gemacht und sie ist glücklich mit ihm. Ich sehe gar nicht ein, warum Demeter so traurig ist.« »Ja, weil sie das nicht weiß«, rief Zeus. »Na komm, wir gehen zu ihr. Du musst ihr das erklären. Sag mal, warum hast du das nicht gleich gesagt?« »Weil Hades mich gebeten hat, niemandem zu verraten, wo Persephone steckt. Aber vor dir, o großer Zeus und Göttervater, darf ich natürlich keine Geheimnisse haben.« Sie gingen zusammen zu der Höhle, wo sich Demeter versteckt hatte. Wir wissen, wo deine geliebte Tochter ist, rief Zeus ihr zu. Du hast gar keinen Grund, untröstlich zu sein. Die lebt in der Unterwelt und ist mit meinem Bruder Hades glücklich verheiratet. Also komm jetzt raus und schenk den Menschen wieder die Fruchtbarkeit. Sonst geht die Welt zugrunde. Demeter ließ sich überreden, auf den Olymp zurückzukehren, aber nur unter einer Bedingung. Sie sagte, einige Monate pro Jahr will ich meine geliebte Tochter auf dem Olymp bei mir haben. Bitte, Zeus, rede mit Hades darüber. Das war keine leichte Aufgabe für den mächtigsten der Götter, denn Hades, der Gott der Unterwelt, wollte sich nie und nimmer von seiner geliebten Frau trennen, auch nicht für einige Monate. »Ich habe hier unten sehr viele Schätze«, sagte er, »aber mein größter Schatz ist Persephone, meine Frau.« Schließlich musste Hades aber doch nachgeben. Er erklärte sich bereit, Persephone jedes Jahr für einige Monate zu ihrer Mutter in die Oberwelt zu schicken. Das sind die Monate, in denen auf der Erde alles blüht, wächst und reift. Die glückliche Demeter schenkt in dieser Zeit der Erde ihre ganze Fruchtbarkeit. Und wenn Persephone wieder zu ihrem Gatten in die Unterwelt zieht, versteckt sich die Göttin der Fruchtbarkeit in ihrer Höhle. Dann wächst nichts auf der Erde. Dann ist es Winter. Die Belohnung des Philemon und seiner Frau Baukis. Als Zeus eines Tages vom Olymp auf die Erde hinunterschaute, sah er ein fruchtbares grünes Tal. Die Menschen, die dort wohnten, hatten schöne große Häuser, kräftige Rinderherden grasten auf den Weiden. »Ich möchte sehen, wie die Menschen dort leben«, sagte Zeus zu seinem Sohn Hermes. »Ein reiches Tal ist das. Wie glücklich müssen die Bewohner sein und wie gastfreundlich. Na komm, wir wollen sie besuchen als einfache Wanderer. Ich möchte nicht, dass sie uns sofort erkennen und auf die Knie fallen vor lauter Ehrfurcht. Ich möchte einfach nur mit ihnen reden. Kommst du mit?« »Wie du wünschst, Vater«, sagte Hermes. Sie verwandelten sich in zwei Adler und schwangen sich mit mächtigen Flügelschlägen zu Tal. Die Leute im Tal wunderten sich über die Schönheit der Adler, die über ihnen schwebten. Die Adler landeten in einem Wäldchen, und bald kamen aus dem Gebüsch zwei Wanderer heraus, der eine sehr alt, das war Zeus, der andere viel jünger. Man sah es ihnen an, dass sie von weit her kamen. Die beiden Wanderer gingen mit schweren Schritten auf das erste Bauernhaus zu. Der Ältere klopfte an die Tür und rief, »Hier sind zwei Wanderer, die Rast machen wollen. Seid so nett und lasst uns herein.« Von drinnen schrie eine Männerstimme, »Haut ab, bevor ich die Hunde auf euch hetze!« Zeus und Hermes gingen weiter, zum nächsten Haus. Dort brauchten sie gar nicht erst anzuklopfen, denn von Weitem hörten sie schon, »Papa, schließ die Tür fest zu, zwei Wanderer kommen!« Die Leute im dritten Haus jagten sie weg, ohne sich ihre Bitte überhaupt anzuhören, und so ging das weiter. Zeus wurde wütend. »Was ist denn mit den Menschen hier los?« sagte er zu Hermes. »Haben die kein Herz? Das Tal ist reich, die Rinder sind gesund und fett, die Herden sind stark, die Felder sind fruchtbar, und trotzdem sind die Menschen böse und geizig. Warum eigentlich?« Schließlich standen sie vor dem letzten Haus im Tal, einer armseligen Hütte abseits von all den reichen Höfen. Die Wanderer hatten noch nicht angeklopft, da öffnete sich die Tür. Ein schmächtiger Mann stand vor ihnen. »Bitte tretet ein, liebe Leute. Ich bin Philemon und das ist Baukis, meine Frau. Was führt euch zu uns?« Die Frau war genauso schmächtig wie Philemon und genauso ärmlich gekleidet. »Wir suchen einen Platz zum Übernachten. Hungrig sind wir auch«, sagte Zeus. »Unterwegs wurden wir ausgeraubt. Ich sag das, damit gleich klar ist. Wir können keine Drachme bezahlen.« »Bitte, kommt herein und setzt euch erst mal hin. Meine Frau wird in einer Ecke ein Lager für euch herrichten. Viel können wir euch nicht bieten, wir sind nicht reich, aber das, was wir haben, teilen wir gern mit euch.« »Ich habe aber doch etwas Gutes für unsere Gäste, Philemon«, rief Baukis. »Bedenke, dass wir einen kleinen Vorrat von Leckerbissen für Festtage aufbewahrt haben, und die werde ich unseren Gästen jetzt auftischen.« Während Philemon den kleinen, wackeligen Tisch für die Gäste zurechtrückte, holte Baukis ein Stück geräuchertes Fleisch, Oliven, Schafskäse, getrocknetes Obst, Feigen und Walnüsse. »Die Nüsse sind eigene Ernte. Wir haben nur zwei Bäume, einen Feigenbaum und den Nussbaum, aber sie tragen reichliche Frucht. Zeus war uns immer gnädig.« sagte Baukes. Zeus warf Hermes einen fragenden Blick zu. Er konnte sich überhaupt nicht erinnern, jemals irgendetwas für die beiden getan zu haben. Philemon nickte. Ja, so ist das. So ist das. Zeus war immer gut zu uns. Immer hat er uns geholfen, unser Leben lang. Leider, liebe Gäste, leider kann ich euch nicht viel Wein anbieten. Mehr als was in diesem Krug ist, habe ich nicht. Das wird gerade für ein Glas für jeden von euch reichen. Der ältere Wanderer beruhigte ihn. Oh, der Wein wird reichen. Stell 4 Becher her und schenk sie alle voll. Philemon stellte die 4 Becher auf den Tisch und füllte sie voll. Zu seinem großen Erstaunen wurde der Krug nicht leer. Er konnte die Becher immer wieder neu füllen. Jetzt begriffen Philemon und seine Frau, dass sie 2 Götter zu Gast hatten. Sie erkannten Zeus und Hermes und fielen auf die Knie. »Ihr beide seid die einzigen anständigen Menschen hier im Tal«, sagte Zeus. »Euch beide werde ich belohnen, alle anderen aber werde ich bestrafen. Ich schicke sie in die Welt der Schatten.« Er trat aus der Hütte heraus, streckte seine Hände zum Tal hin. Blitze zuckten aus seinen Fingern und schlugen in den Häusern ein, die sofort in Flammen aufgingen. Schwarze Wolken zogen über den Himmel. Es begann zu regnen und hörte nicht mehr auf. Die Flüsse stiegen über die Ufer, wilde Bäche stürzten ins Tal und das ganze Tal verwandelte sich in einen See. Alles verschwand im Wasser. Nur die Hütte von Philemon und Baukes blieb heil. Dann jedoch verwandelte sich die Hütte in einen wunderschönen Zeus-Tempel. »Bevor ich jetzt zum Olymp zurückkehre«, sagte Zeus zu Philemon und Baukes, »möchte ich euch noch einen Wunsch erfüllen.« »Na, wünscht euch was.« »Lass uns hier in deinem Tempel leben«, bat das fromme Paar. »Und wenn wir alt sind, möchten wir zusammen sterben, damit keiner um den anderen trauern muss.« »Ja, das soll geschehen«, sagte Zeus. Er und Hermes verwandelten sich wieder in 2 Adler, erhoben sich in die Lüfte und flogen zurück zum Olymp. Philemon und Baukes lebten noch viele Jahre glücklich zusammen. Sie wurden sehr, sehr alt, und eines Tages, als sie unten an der Treppe des Tempels standen, spürten sie plötzlich, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Ihre Füße kamen ihnen wie angewurzelt vor. Sie schauten zu Boden und sahen, dass aus ihren Füßen tatsächlich Wurzeln wuchsen und sich in die Erde gruben. Ihre Arme verwandelten sich in Äste und die Finger in Zweige, alle mit frischen grünen Blättern bedeckt. »In grün siehst du hinreißend aus«, konnte Philemon gerade noch zu seiner Frau Baukes sagen. »Du aber auch«, antwortete sie. Zeus verwandelte sie in 2 Bäume, eine Eiche und eine Linde, und sie stehen noch heute dort. Katmos. König Agenor war nach dem Verschwinden seiner Tochter Europa untröstlich. In seiner Trauer rief er seinen Sohn Kadmos zu sich. »Geh und suche Europa. Ich will meine geliebte Tochter wiedersehen. Suche sie, bis du sie findest, und komm mir nicht ohne sie zurück.« Kadmos nahm ein paar Soldaten mit und machte sich auf den Weg, aber von Europa war nirgends eine Spur. Wo sollte er seine verschwundene Schwester suchen? Alles, was man wusste, war, dass sie auf dem Rücken eines prächtigen Stieres aufs Meer hinausgeschwommen war. Vergeblich suchte Kadmos über Monate und Jahre. Europa war nirgendwo zu finden. Kadmos beschloss nun, das berühmte Orakel von Delphi zu befragen. »Was soll ich tun?«, fragte er. »Soll ich weiter nach Europa suchen?« »Das brauchst du nicht zu tun«, antwortete ihm das Orakel, »weil du sie sowieso niemals finden würdest. Zeus hat sie entführt und versteckt. Sie ist glücklich mit ihm.« »Ja, was geschieht mit mir? Ohne Europa darf ich nicht zu meinem Vater, dem König Agenor, zurückkehren.« »Das solltest du auch nicht«, antwortete das Orakel. »Du wirst eine neue Stadt gründen und ein eigenes Volk haben.« »Aha. Und wann und wo soll ich diese Stadt gründen?« »Wenn du von hier weggehst, wirst du einer Kuh begegnen. Geh mit deinen Soldaten hinter ihr her und warte, bis die Kuh zu grasen beginnt. Dort gründe deine Stadt.« Was für ein seltsamer Spruch. Sehr nachdenklich ging Kadmos zu seinen Soldaten zurück. Zu seinem großen Erstaunen begegnete ihm auf dem Weg bald eine Kuh. Es sah so aus, als ob die Kuh ihn erwartet hätte. Er ging der Kuh nach, wie das Orakel gesagt hatte. Seine Soldaten folgten ihm. Mehrere Tage und Nächte lang mussten sie gehen, bis die Kuh auf eine Weide kam, auf der sie endlich zu grasen begann. »Hier werden wir eine Stadt gründen, Soldaten«, rief Kadmos. »Wir suchen nicht länger nach Europa.« Sie schlugen ein Lager auf und machten Feuer. Jetzt brauchten sie Wasser. Ein Gebirgsbach war in der Nähe und die Soldaten gingen hin, um sich zu waschen und die Amphoren mit Wasser zu füllen. Ihre Waffen ließen sie an der Feuerstelle liegen. Am Bach aber sprang ihnen plötzlich ein Drache entgegen. Ihm gehörte nämlich diese Gegend. Bevor die Soldaten weglaufen konnten, wurden sie von dem Untier zerfleischt, einer nach dem anderen. Kadmos wartete lange auf seine Leute und schließlich ging er sie suchen. Er nahm aber sein Schwert und seinen Speer mit, weil er ein ungutes Gefühl hatte. Bald fand er am Ufer des Baches das, was von seinen Soldaten übrig geblieben war. Es war ein schreckliches Bild. Der Boden war rot von Blut. Kadmos begriff sofort, was geschehen war, als er das schlafende Ungeheuer im Gebüsch entdeckte. Der vollgefressene Drache schlief fest. Aus seinen Nüstern kamen Flammen. Kadmos hätte weglaufen können, blieb aber stehen. »Du hast meine Soldaten getötet, du Ungeheuer«, dachte er. »Ich werde mit dir kämpfen, bis einer von uns tot ist.« Er kletterte auf einen Baum und von dort oben schleuderte er mit ganzer Kraft seinen Speer auf den Drachen. Der traf ihn im Rücken. Eine Fontäne aus giftigem schwarzem Blut sprang heraus. Mit wildem Schrei sprang der verwundete Drache auf. Er suchte seinen Feind auf der Erde, konnte ihn aber nicht finden. Immer mehr Blut floss aus seinem Rücken und das Ungeheuer wurde schwächer und schwächer. Als der Drache seinen Kopf zu dem Baum erhob, auf dem Kadmos sich versteckt hatte, stieß dieser mit dem Schwert zu und eine neue Fontäne aus Blut spritzte auf. Bald war der Drache tot. »Meine Soldaten sind gerecht«, rief Kadmos. »Aber was mache ich hier, allein in dieser Wildnis? Das Orakel hat gesagt, ich soll hier eine Stadt gründen, aber wie gründe ich eine Stadt ohne Menschen?« »Du musst dem Drachen nur die Zähne aus dem Maul schlagen«, hörte er eine göttliche Stimme sagen. Vor sich sah Kadmos die Göttin Pallas Athene, seine Beschützerin, in der Luft schweben. Jeder Mensch, den dieser Drache irgendwann getötet und gefressen hat, wurde in einen neuen Zahn verwandelt. Daher hat der Drache so viele Zähne. Jetzt ist er tot und der Zauber ist weg. Nimm die Drachenzähne und sähe sie hier in diese fruchtbare Erde. Nach dem ersten Regen wird dein neues Volk aus dem Boden wachsen.« Kadmos konnte diese göttlichen Worte kaum glauben. Wie sollte aus der Erde ein Volk wachsen? Aber er tat, was die Göttin ihm gesagt hatte. Mit einem Stein schlug er die Zähne aus dem Maul des Drachen, eine nach dem anderen, mit seinem Schwert zog er Furchen in die Erde und säte die Zähne hinein. Am nächsten Morgen regnete es. Und als die Sonne die Erde wieder erwärmte, sah Kadmos, wie sich in den Ackerfurchen Lanzenspitzen zeigten. Dann tauchten Helme auf und nach wuchsen ganze Reihen von Soldaten in eisernen Rüstungen heraus. Auch ganze Reihen von Frauen und Kindern wuchsen hervor. Als sie die Sonne erblickten, erwachten die Gestalten zum Leben. Sie schauten sich um und begannen, sich gegenseitig zu begrüßen. Ganze Familien, die das Ungeheuer irgendwann gefressen hatte, fanden sich wieder. »Du bist unser Retter«, riefen sie Kadmos zu. »Jetzt sei unser König.« Mit diesen Menschen gründete Kadmos seine Stadt. Er nannte sie Theben. Narkissos, der Jüngling, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. In dem griechischen Fluss Kephissos lebte die Nymphe Leriope. Diese Nymphe verliebte sich in den Fluss und sie bekam von ihm einen Sohn, den sie Narkissos nannte. Narkissos war ein wunderschönes Kind, ein Kind der Liebe. Er wuchs heran und wurde von Jahr zu Jahr nicht nur immer größer und kräftiger, sondern auch immer schöner. Alle, die ihn sahen, waren wie verzaubert von seiner Schönheit. Selbst die wilden Tiere wollten in seiner Nähe sein. Die Vögel kamen und saßen zu Dutzenden in den Ästen der Bäume, nur um ihn zu betrachten. »Oh, wie schön der ist«, seufzten alle. »Wie kann ein junger Mann nur so schön sein?« Narkissos hörte dieses Geflüster und war sehr stolz. Er wurde mit den Jahren hochmütig und wollte mit niemandem sprechen. Er hatte nicht begriffen, dass schönes Aussehen kein persönliches Verdienst ist. Gut oder schlecht aussehend, man wird einfach so geboren. Das kommt vom Himmel und keiner kann es ändern. Das ist keine Strafe und auch keine Belohnung. Das aber verstand der schöne junge Narkissos nicht. Er lebte am Fluss bei seiner Mutter und sehr oft besah er sich sein Spiegelbild im Wasser und sagte: »Oh, wie schön ich bin!« Manchmal konnte er stundenlang sein Spiegelbild im Wasser beobachten. Das wurde ihm nie langweilig. Er bemerkte nicht, dass er sich in sich selbst verliebt hatte. »Ich bin schön«, seufzte er. »Ich bin wirklich wunderschön.« Er wandte sich zu den Vögeln, die ihn von den Bäumen ringsum beobachteten, und fragte sie: »Bin ich nicht schön?« »Ja«, zwitscherten die Vögel zurück. »Ja, du bist wunderschön, Narkissos.« ich weiß«, sagte er. »Ich sehe es ja. An meinem Spiegelbild bin ich nicht wirklich wunderschön?« »Du bist der Schönste«, zwitscherten die Vögel zurück. »Deshalb sind wir ja alle hier. Das ist so schön, dich zu betrachten.« »Das weiß ich«, antwortete Narkissos, »das weiß ich gut. Ich betrachte mich die ganze Zeit über ja selber.« Und wieder senkte er den Blick auf sein Spiegelbild im Wasser. Einmal kam die Nymphe Echo an der Stelle am Fluss vorbei, wo Narkissos sein Spiegelbild betrachtete. Sie schwamm unter Wasser und tauchte plötzlich direkt vor seiner Nase auf. »Verschwinde«, rief Narkissos. »Siehst du denn nicht? Du hast mein Spiegelbild zerstört.« »Du bist ja wunderschön«, sagte die Nymphe ganz verliebt mit sanfter Stimme. »Willst du mich nicht küssen?« »Nein, verschwinde. Du machst mein Spiegelbild kaputt.« »Ein Spiegelbild kann man doch nicht zerstören. Ein Spiegelbild ist immer ein Spiegelbild, aber so, wie du in Wirklichkeit aussiehst, finde ich dich noch schöner. Es ist so schön, dich zu betrachten.« »Ja, das weiß ich. Lass mich jetzt allein.« »Warum? Gefall ich dir nicht?« »Ja, doch. Aber mein Spiegelbild gefällt mir noch viel besser.« »Komm, umarme mich.« »Ich umarme mich lieber selber. Weißt du nicht, dass alle in mich verliebt sind?« Die Nymphe Echo gab auf, sie schwamm weiter. In ihrer unerwiderten Liebe zu Narkissos verkümmerte sie und wurde immer kleiner und kleiner, bis von ihr nur noch ihre Stimme übrig blieb. Das Echo, so lebt sie heute noch. Narkissos blieb weiter am Fluss sitzen und betrachtete sein eigenes Spiegelbild. Er verliebte sich immer mehr in sich selbst, bis er eines Tages sein Spiegelbild zu küssen und zu umarmen versuchte und dabei ins Wasser fiel und ertrank. Die Götter verwandelten ihn in eine Blume, die Narzisse. Auch die alten Römer kannten die Geschichte von dem wunderschönen Jüngling, der sich in sich selbst verliebt hatte. In ihrer Sprache nannten sie ihn Narziss. Und aus diesem Namen entstand auch das moderne Wort Narzissmus. Die Ärzte meinen, das sei eine Krankheit.